4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Jagdrock. Jagdrock. Am Freitag der vergangenen Woche habe ich in der Halle 4 der Westfalenhallen in Dortmund einen Mann namens Mike Turner kennengelernt. Mr. Turner zunächst, zum Ende unseres Gesprächs hin dann einfach Mike. Mike also ist 73 Jahre alt und lebt im tiefsten Alaska am Nowitna River. Er zeigt mir einige Fotos, die er rund um sein Zuhause aufgenommen hat. Ich sehe ein Blockhaus, Wald, teilweise mächtig verschneit und Wasser. Unmittelbar am Ende des Stegs zum Wasser hin befindet sich ein großes Netz, das, wie er mir beschreibt, immer mal wieder wie ein Schaufelrad durchs Wasser geführt wird und ihm so etliche Lachse liefert. Einiges von dem, was er erzählt, finde ich so erstaunlich, dass ich sicherheitshalber noch einmal nachfrage. 50 Meilen, frage ich zum Beispiel. Du lebst also 50 Meilen von der nächsten Nachbarschaft entfernt. 80 Kilometer wären das etwa. Nicht Nachbarschaft, korrigiert Mike mich. 50 Meilen vom nächsten Nachbarn entfernt. Es ist nur einer. Er selber, Mike, lebt mit seiner Frau am Nowitna River. Du bist also Jäger, stelle ich halb fest, halb frage ich es. Wieder korrigiert er mich. Ich bin kein Jäger, ich bin Trapper. Fallensteller also. In welchem Umkreis er denn seine Fallen aufstelle, frage ich. Er habe ein Wegenetz von 230 Meilen, sagt er, und zeigt mir nun seine Huskies, seine Schlittenhunde. Wir begegnen uns übrigens auf der Messe Jagd und Hund, die in der letzten Woche in Dortmund über die Bühne ging und am Ende auf meines Wissens etwa 75.000 Besucher kam. Natürlich habe ich mich bis hierhin mehrfach gefragt, was eigentlich mich da letztlich hingetrieben hat. Hätte ich vielleicht doch zu Hause bleiben sollen, um mich mit dem neuen Soloalbum von, sagen wir, Judith Holofernes zu beschäftigen? Dazu kommt, ich bin kein Jäger, hatte nie eine Ambition in diese Richtung und ja, im Grunde bin ich ein Gegner der Jagd. Und musikalisch, zur Erinnerung, dies hier ist auch eine Musiksendung, fällt mir zum Thema Jagd und Jagen auf Anhieb nicht sonderlich viel ein. Na und? Nachts sind alle Katzen grau. Und deshalb heißt diese Sendung Jagdrock. Jagd und Hund, die Messe. Im Nachhinein würde ich sagen, es war so eine Art Auszeit. Eine interessante Auszeit. Gönn mir ein, zwei Kai Piranhas. Hab lange Haare, hänge Matte. Hass diesen Blick von der Terrasse. Ich brauch wieder meine Auszeit. Lad alle meine Jungs ein. Wir gehen raus, bis wir umfallen. Los, alle rein in das Katapult. 3, 2, 1, 0. Mitten auf der Autobahn, der Abend dämmert. Hier schreien keine Lämmer. Kein Druck, keine Pressluft, die hämmert. Kann diese Ruhe nicht gebrauchen. Dreh das Radio auf, such den lautesten Sender. Brauchen Kiez voll mit Jugendbanden. Kann nur schlafen, wenn neben mir Flugzeuge landen. Hier regnet's nie, doch alles versinkt. Warum dieser Schirm in meinem Drink? Ich brauch wieder meine Auszeit. Lad alle meine Jungs ein. Wir gehen raus, bis wir umfallen. Los, alle rein in das Katapult. 3, 2, 1, 2. Yeah! Mike Turner ist nicht alleine nach Deutschland gekommen. Einer seiner beiden Söhne begleitet ihn, Nathan Turner. Mit seinem Stand hier in der Halle präsentiert er Turner's Alaskan Adventures, Abenteuer in der Wildnis. Das heißt konkret, Fischen, Fallen stellen, lernen, mit den Schlittenhunden umzugehen, Hochsitze und Blockhütten zu bauen und natürlich jagen. Ein 10-Tage-Trip, einschließlich Grizzly-Bear-Abschuss, kostet $15.000, rund 10.000 Euro also. Auch Jagden auf Elch, Braunbär und Wolf sind im Angebot. Mike zeigt mir die Tatzen eines erlegten Wolfes, die er auf einem Bild festgehalten hat. Sie sind tatsächlich doppelt so groß wie die Innenfläche einer seiner Hände. Als junger Kerl war er Mitte bis Ende der 50er Jahre schon einmal in Deutschland gewesen, für die US Army. Ich war LKW-Fahrer, sagt er. Bordeaux, K-Town, K-Town, Bordeaux, immer hin und her. K-Town, Kaiserslautern. Ah, sage ich, da war Elvis ja nicht weit. Ich bin ein Country-Boy, sagt er. Elvis war nie mein Ding. Wenn nicht Elvis, wer dann? Hank, sagt er. Hank Williams. Lost on the river, dark is the night, just like the blind, praying for sight, drifting along, heart filled with strife, I'm lost on the river of life. In der Halle 4 befindet sich eine sogenannte Aktionsbühne, um die herum ein recht beträchtliches Ensemble aus Tischen und Stühlen gruppiert worden ist. Eine Tafel erklärt, was das hier sein soll. Das Jagdcafé. In einer halben Stunde, exakt um 12 Uhr, werden auf der Bühne die deutschen Meisterschaften im Hirschrufen ausgetragen. Ich beobachte einen Mann dabei, wie er seitlich der Bühne eine zweiteilige Rohrkonstruktion an den Mund setzt und Laute produziert, die einem tatsächlich vorkommen wie das Röhren eines Hirschs. Ich trete auf ihn zu und frage, ob er mir ein wenig erklären könne. Der Mann ist ausgesprochen freundlich, eloquent und erklärt. Der Hirsch hat eine 40 Zentimeter lange Luftröhre, die des Menschen misst nur 8 Zentimeter, sagt er. Daher brauchen wir diese Rohre, wahlweise auch Rinderhörner oder aber notfalls auch eine Gießkanne. Als Verlängerung der eigenen Luftröhre gewissermaßen. Wenn Sie die Luft vom Zwerchfell aus nach oben holen, führen Sie sie bloß an den Stimmbändern vorbei. Sonst nämlich müssen sie husten, sagt er. Und einen Hirsch werden sie nie beim Husten erleben. Mit einem falschen Lockruf vertreiben sie das Wild nachhaltiger, als wenn sie mit Pauken und Trompeten durch den Wald ziehen, sagt er. Sein Name übrigens ist Immo Ortleb, ein Berufsjäger aus der Wedemark nördlich von Hannover. Fernsehteams erscheinen inzwischen, Fotografen, ein ganz erstaunlicher Auflauf. 18 Teilnehmer setzen sich auf die für sie vorgesehenen Stühle. Jetzt geht's los. Der Chefredakteur der Zeitschrift Wild und Hund, Heiko Hornung, begrüßt feierlich und bittet um Erlaubnis für eine politische Rede. Der Wolf darf alles in Deutschland, sagt er nun, der Rothirsch hingegen fast nichts. Beifall. Hintergrund, soweit mir bekannt, wo immer Hirsche ihre angestammten Reviere verlassen und in Randreviere abwandern, werden sie zumeist umgehend geschossen. Hinter einer Holzwand hockt eine dreiköpfige Jury, deren Aufgabe es nun ist, die Hirschrufe auf einer Skala von 1 schlecht bis 6 sehr gut zu bewerten. 2 Mikrofone, Mischpult, ein Soundmann. Normalerweise mache ich Micky Krause und den Wendler, sagt er mir. Das hier ist schon ungewöhnlich. 3 Kategorien, innerhalb derer es für die Teilnehmer gilt, ihr Können, das Nachahmen des Hirschrufs zu beweisen. Zunächst der junge suchende Hirsch, dann der Hirsch beim Kahlwild und schließlich der siegreiche Hirsch nach einem Zweikampf. Die Performance der Kandidaten währt jeweils nur kurz, 10 Sekunden vielleicht. Hirschrufen ist letztlich noch minimaler als Minimal Techno. Dann steht er fest. Der deutsche Meister im Hirschruf ist mein Auskunftgeber, Immo Ortleb. Familie anrufen, stammelt er glückselig und dringend ein Seminar zum Thema Fallenjagd absagen, denn in 14 Tagen fährt er nun zur Europameisterschaft nach Salzburg. Favoriten dort freilich sind, nach allem, was ich höre, die Polen. Hier ist Immo Ortleb. Thank you. Jagdrock, Jagd und Hund. Ich hatte mir im Vorfeld versucht auszumalen, wer denn da womöglich auf der vermutlich größten deutschen Jagdmesse erscheinen würde. Jagen ist Männersache, so dachte ich und sah ältere Herren, Schlohköpfe, graumeliert an den Schläfen, in Trachtenjacken, Trachtenanzügen vor meinem geistigen Auge. Doch es kam anders. Letztlich kam ich mir vor wie im Vorfeld einer Show der, sagen wir ruhig, Scorpions, die sich übrigens als eine freilich sehr kurzlebige Formation namens The Hunters, die Jäger, 1975 eine Zeit lang recht nah am Wild bewegten. Fuchs, geh voran, hieß ihre Veröffentlichung, eine Coverversion des Sweet-Hits Fox on the Run. Verdammt schwer vor die Flinte zu bekommen übrigens dieser Song. Zurück zum Publikum. Überraschend viele mit 30er, mit 40er, mit 50er. Etwas Bauch die einen, drahtig die anderen, Jeans, Oberhemd, Pulli, Parker, Anorak, diese Schiene etwa. Im Publikum auch Frauen. Alle Altersklassen übrigens. Ich sah ein junges Gothic-Girl an der Hand eines feschen Jägers. Aber eben auch ältere Ehepaare, die sich Namen wie Gustav oder Martha zuriefen. In Deutschland gibt es dem Vernehmen nach etwa 300.000 Jäger, die jährlich etwa 4,4 Millionen Tiere erlegen. Puh. Groben Schätzungen zufolge sollen etwa 10% der Jäger inzwischen Frauen, also Jägerinnen, sein. Für kleines Geld erstehe ich ein Buch namens Die Jägerin, was Frauen an der Jagd fasziniert. Eine junge Revierassistentin auf dem Weg zur Försterin berichtet darin von einer Beurteilung, die über sie gemacht worden sei. Wir sind uns sicher, habe es da geheißen, dass aus ihr ein guter Forstmann wird. Rückblick. Gleich zu Beginn des Buches, der Mensch als Jäger und Sammler. Während er, der Mann, dem Löwen, dem Leoparden, dem Mammut und natürlich auch dem Flusspferd mit dem Speer nachstellte und dabei nicht selten ums Leben kam, blieb sie, die Frau, in der Höhle. Feuer, Kinder und so weiter. Kam der Mann nun unversehrt in die Höhle zurück mit einem Beutetier, dann war alles gut. Es wurde gegessen und danach Nachwuchs gezeugt. Vor diesem Hintergrund gibt es so etwas wie den vermutlich wichtigsten Jagdrocksong aller Zeiten. Zeichnet er das Höhlenleben damals doch recht präzise nach. Die für den Song verantwortliche Band existierte nur kurz, die Hot Legs. Später wurde aus ihr 10cc. Dazu ist ideal das Schneehemd, um sich hier auch allerdings bei Schneelage. Bei Schneelage natürlich. Ohne Schneelage sollte man dann verschiedene Brauntöne wählen. Das klassische Jägergrün ist in der herbstlichen, winterlichen Zeit eigentlich gar nicht so gut, denn der Fuchs äugt sehr, sehr stark und kann auch noch im Trapp und Troll menschliche Konturen sehr klar erkennen und wird dann natürlich sich nicht annähern. Nicht nur Sweet, die Scorpions unter anderem Namen The Hunters nämlich, sondern auch Manfred Mann hat vor Urzeiten den Flüchtenden, den fliehenden Fuchs als Bild gewissermaßen übernommen. Fox on the Run von eben Manfred Mann. Jagdrock, Jagd und Hund, was es alles gibt. Ist das hier schon die Vorführung der Dackel, frage ich. Nein, das ist Deutsch Drahthaar. Aha. An einem Stand wird eine Art von Hundetelefon vorgeführt. Ein Sender am Halsband, so kann Herrchen auch über große Entfernungen hinweg Kontakt aufnehmen. Eine Goldschmiedin aus Düsseldorf, ausnehmend elegant gekleidet. Sie fertigt Jagdschmuck. Das hier geht so in die Trachtenrichtung. Sie deutet auf einige Ketten. Und das hier, frage ich, das ist Horn, sagt sie. Aha. Jagen Sie, will ich wissen? Nein, mein Mann, sagt sie, aber ich möchte schon auch gerne. Ihr Standnachbar, ein Mann aus Neuss. Wenn Sie Füchse jagen wollen, sagt er, gehen Sie in die Düsseldorfer Altstadt. Die ist voll davon. Was kostet eigentlich diese Locktaube hier? 39 Euro. Und so ein Hochsitz, gerne auch Kanzel genannt. Eine Händlerin aus Rostock klärt mich auf. Wir bringen Ihnen den Hochsitz bis in Ihren Wald. Material Eiche, Lärche. Kosten etwa 600 Euro plus Montage und Liefergebühren. Ich könnte noch einen gebrauchen für mein Revier, sage ich und füge hinzu. Schöne Fallen haben Sie da. Dabei deute ich auf teilweise gigantische Käfige, mit denen sich allem Anschein nach von der Elster über den Fuchs bis hin zur Ratte alles fangen lässt. Lebendfang. In Deutschland werden jährlich 1 Million Rehe und etwa 500.000 Wildschweine gejagt. Geschossen. Fast alles, die Jägerei betreffend, ist ständig in der Diskussion. Jemand bittet mich, eine Online-Petition gegen das ZDF zu unterschreiben. Handelt es sich schon wieder um Markus Lanz, frage ich. Nein, um falsche Informationen innerhalb der Sendung Jäger in der Falle aus dem Januar 2014. Aha. Nun, wo ich die fragliche Sendung inzwischen gesehen habe, leuchtet mir der Unmut der Jäger ein. Ihr Tun soll im Grunde abgeschafft werden. Experten stellen innerhalb der Sendung unter anderem die These auf, Jagd sei unnötig. Die Zufütterung des Wildes im Winter plus anschließende Bejagung treibe unterm Strich die Population in nicht vertretbare Höhen. Alternative, die Tiere sich einfach selbst überlassen und in Kauf nehmen, dass einige nicht durch den Winter bzw. das nasse Frühjahr kommen. Jagd und Hund. Die Messe in den Dortmunder Westfalenhallen. Stichwort Trophäenjagd. Gespräch mit einem rumänischen Ehepaar, das 1990 von Temeswar aus nach Deutschland gegangen ist. Er war zuvor noch Forstarbeiter, hat die düstere Ceausescu-Diktatur also noch hautnah miterlebt. Heute verkauft er Jagdreisen unter anderem in seine alte Heimat Rumänien. Er ist misstrauisch, da ich mir Notizen mache. Wer es etwa auf einen Braunbär abgesehen hat, sei es in den Ost- oder aber den Südkarpaten, muss zwischen 3.000 und 6.000 Euro berappen. Sagen Sie aber auch ruhig, dass jährlich 25 Menschen in Rumänien von Braunbären getötet werden, sagt er. Nachdenklich ziehe ich weiter und verharre nun einen Moment lang vor dem Grönlandstand. Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie Jäger? Fragt mich der Inhaber in bestem Deutsch. Wenn ich mich jetzt als Journalist ausgebe, macht er zu. Ich spüre das. Also stelle ich mich kurz als Dr. Bloss vor. Mein Ersatzname für genau solche Fälle. Ja, ich bin Jäger, sage ich dem Mann. Eigentlich möchte ich ja auf Braunbär in Rumänien gehen, versuche ich mich halbwegs fachmännisch auszudrücken, aber Sie haben hübsche Bilder hier. Kommen Sie, sagt der Mann und zieht mich rüber zu seinem Laptop. Ich habe noch mehr an Bildern. Er zeigt mir eine Reihe von erlegten Moschusochsen und ruft den Preis auf. 5 Tage Aufenthalt inklusive Abschuss ab 2.750 Euro. Einen Kombipreis gibt es auch. Moschus und Rentier, 6 Tage inklusive Abschüsse 4.500 Euro. Hier erst dämmert mir so richtig, dass die Angebote in Sachen Trophäenjagd eine absolute Abschussgarantie beinhalten. Der Mann zeigt mir auch noch einige Schneehasen und Polarfüchse. Die packe ich Ihnen noch gratis obendrauf, sagt er. Wie war gleich Ihr Name? Bloss, sage ich. Dr. Bloss. Eine Wilddieb-Ballade aus den Bayerischen Alpen. An einem Sonntagmorgen, rechtzeitig in der Früh, nimmt der Widget sein Stutzel, geht aufs Gamsgebirg zu. Er weiß ja, die Weg so schön, wo die schönen Gamserl stehen, drum auf der Schneid. Und das Gamserl hat er geschossen, da droben auf der Schneid. Jetzt will er's ausworten, hat's Messer nicht dabei. Der Jäger hat ihm lang zugeschaut, hat's ihm nicht so wie traut, bis dass er schlaft. Wie der Wildschwitz hat geschlafen, dann hat er sich traut, hat den Stutzen genommen, hat sakrisch zugehaut. Der Wildschwitz springt auf im Schlaf, stürzt über ein Fels hinab in ein Gespreuz. Und den Jäger drückt's Gewissen und den Wildschützens Blut. Jetzt möchte er gern wissen, was der Wildschütz trennt tut. Ach Jäger, liebs Jägerlein, bind mir die Wunden ein und stell mir's Blut. Und die Wunden sind verbunden und gestellt es ihm's Blut. jetzt muss fein mit mir gehen. In Salz kann man gut, bevor ich mit an Jager geh, lass ich mein Leib und Leben und mein Jungs Blut. Im Salz kann man gut. Jagdrock. Eine freundliche Dame mittleren Alters möchte mir das Projekt Friedwald vorstellen. Es besagt Folgendes. Ich kann mich nach dem Tod einäschern lassen und die entsprechende biologisch abbaubare Urne wird dann am Fuße eines von mir vorab ausgesuchten Baumes in einem bestimmten Wald begraben. Einzel-, aber auch Gruppenbestattung von bis zu 8 Personen. Also, meine Freunde können alle mit unter den Baum? Ja, sagt die Dame. Kosten des Ganzen gestaffelt. Es geht hoch bis 6.000 Euro. Was gibt es sonst? Kleidung in allen nur denkbaren Variationen. Hüte, Waldhörner, Messer, Ofenrohre für die Jagdhütte und natürlich Gewehre, die mich allerdings nun ja eher weniger interessieren. Waldranger bauen gemeinsam mit Kindern Nistkästen. Das klingt auch besser. Und ganz in der Nähe ruft ein Mann lauthals, nass, nasser Schottland. Er steht vor einer Leinwand mit bewegten Bildern und schildert die Jagd auf Rotwild in Schottland. In Schottland regiert der Liegendschuss, sagt er, und man sieht derweil, wie er selber mit weiteren Männern einen Hang emporrobbt. Sie können anziehen, was sie wollen, sie kehren von der Jagd klatschnass zurück, sagt er. Da hilft dann anschließend vermutlich nur noch die Infrarot-Wärmekabine, die ich eben noch in Halle 3b bereits bestaunt hatte. Sie passt in jede Jagdhütte, hatte mir der Verkaufsagent versichert, und sie schützt vor Rücken- und Bandscheibenschmerzen, Rheuma, mangelnder Durchblutung und Erkältung. Den Hirsch in Schottland hier auf der Leinwand schützt nichts und niemand. Als der Schuss fällt oben vom Hang aus. Er schüttelt sich ein wenig, dann fällt er auf den Rücken, wirft die Beine in die Luft und dann ist er tot. Wenn's am schönsten ist, soll man gehen, kommentiert der Vortragende und wendet sich erneut eindringlich an die Anwesenden hier in Halle 7. Vergessen Sie bitte nicht, nass, nasser Schottland. Dass es da überhaupt noch etwas gibt, was diesen Kerl nachhaltig zu beeindrucken scheint, finde ich irgendwie schon erstaunlich. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.